oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App. Und zwar mit der App Zenge. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Geschrieben wird es auf jeden Fall Zenge. Zenge. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, 17. September übrigens, kostet die App 59 Cent, hat aber im Icon das Banner, dass es momentan um 50% reduziert ist. Müsst ihr selber ausrechnen, also irgendwas 1,20 Euro, irgendwie sowas grob rum wird es sonst kosten. Meiner Meinung nach auch das auf jeden Fall wert. Die Entwickler heißen übrigens Hamster on Coke Games und alleine für den Namen muss man dieses Spiel kaufen. Es ist toll. Ich liebe es. Für die Familienmediathek zugelassen. Aktuelle Versionsnummer ist 1.03. Erforderliche Android-Versionsnummer ist 4.0 oder höher und die App hatte bei 8.131 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. 5 Sterne sind da mehr als verdient. Weniger würde ich auf jeden Fall nicht geben. Zenge, wie auch immer, ist ein besonderes Puzzlespiel, das die Geschichte von Eon erzählt, einem einsamen Wanderer, der zwischen den Welten und der Zeit festsitzt. Das Spiel soll eine entspannende Erfahrung sein, weshalb es keine Punkte, Sterne, Tutorials, In-Game-Shops oder andere Ablenkungen gibt oder Spielzüge gezählt werden. Einfach eine reine, eindringliche Reise mit Eon, erzählt mit wunderschönen Zeichnungen und Musik. Entwickelt von Michael Hamster Pawlowski und Konrad Januszewski. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Der Letztgenannte hat es übrigens gezeichnet, die App. Und was soll ich sagen? Ich habe neulich gerade gesagt, wunderschöne Android-Apps sind selten und grundsätzlich würde ich dabei tatsächlich auch noch bleiben. Aber dieses Spiel ist toll. Es ist im Prinzip ein Puzzle. Ihr habt da Linien und da sind Elemente und die müsst ihr passend zusammenschieben, dass ein Bild entsteht. Und alleine wie diese Bilder gezeichnet sind, super schön, finde ich persönlich. Ich würde gerne diese Bilder tatsächlich auch, die sind nur relativ kurz da und dann wieder weg. Ich würde die echt gerne abspeichern und vielleicht als Wallpaper sogar einstellen. Das ist nicht möglich. Da muss ich mal die Entwickler einschreiben. Oder vielleicht ist es möglich und ich bin zu blöd und habe es noch nicht entdeckt. Ich weiß es nicht. Ja, was soll ich sagen? Tolle Musik, nettes Gameplay, keine Punkte, keine In-App-Käufe, kein Tralala, kein Brimborium. Da kann man nur sagen, kauft es euch und bitte, wenn ihr daran Interesse habt, kauft es euch. Nicht irgendwie gehackte APK-Dingsbums gratis, Kackmist, Puff, ihr wisst schon, was ich meine. Kauft es euch, unterstützt die Entwickler. Super, alle Daumen hoch. Auf jeden Fall die zwei, die ich habe und hätte ich mehr, würden auch noch mehr hochgehen. Danke für diese tolle App. Ich bin begeistert. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.